Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörlitz. Die Regionalnachrichten. Und damit wünsche ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wieder mal einen schönen guten Tag. 2. September ist heute das erste Mal nach der Sommerpause wieder die Regionalnachrichten, heißt es immer noch. Ich würde es ja lieber nennen, den Blick auf das Lokale und Regionale. Und damit das Ganze hier nicht zur Solo-Show wird und so nach dem Sommer, habe ich mir Verstärkung mit ins Studio geholt. Neben mir sitzt nämlich der Aaron. Hallo an dieser Stelle. Hallo. Hallo, jetzt haben Sie ihn gehört. Was ist passiert? Na klar, Wahl in Sachsen. Sie haben es mitbekommen, wurde lang und breit diskutiert, auch hier bei Radio Korax. Die wahrscheinlich spektakulärsten Entwicklungen dort fasst jetzt David Begrich vom Miteinanderverein aus Magdeburg zusammen. Also vom Abschneiden der AfD bin ich nicht überrascht. Das zeichnete sich ja schon, wenn man die Ergebnisse bei der Europawahl in Sachsen durchgesehen hat, zeichnete sich das ja schon ab, dass die AfD in Sachsen eine absolute Hochburg hat. Und wenn man jetzt mal guckt, was die AfD beispielsweise zum Thema Familienpolitik sagt, dann artikuliert sie dort ja Positionen, die die CDU sozusagen aufgegeben hat. Also Stichwort Homo-Ehe, Stichwort Vorrangigkeit der heterosexuellen Ehe etc. Das ist sozusagen das klassische Feld des Konservatismus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es in der AfD eine knallharte neoliberale Strömung, die von der man eigentlich dachte, dass sie ausschließlich bei der FDP gut verortet ist, die aber gleichzeitig einhergeht mit einer Euroskepsis bzw. einer Ablehnung eigentlich der europäischen Institutionen und ihrer Regelungsmechanismen. Das heißt also, die AfD bündelt offenkundig eine Vielzahl politischer Widersprüche, die von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen werden, auf eine populistisch-autoritäre Art. Und sie ist in der Lage, beim Thema Migration und Zuwanderung fremdenfeindliche Ressentiments in moderate Worte zu kleiden. Ich glaube schon, dass die AfD in ihrem programmatischen Kern eine klassische rechtspopulistische Partei ist. Das bestreitet die Partei intensiv. Herr Lucke hat ja gestern auch noch mal sehr deutlich gesagt, sie sind nicht fremdenfeindlich und so weiter. Aber wenn man sich die Programmstruktur anguckt, liegt das auf der Hand. Ich bin doch ein bisschen überrascht davon, dass die NPD es nicht geschafft hat. Und die 808 Stimmen, die der Partei gefehlt haben, zeigen ja auch, dass es sehr knapp war. Und ich glaube, man kann nicht darum herumreden, dass es offenkundig in Sachsen doch ein breites Wählermilieu für rechtsextreme beziehungsweise rechtspopulistische Parteien gibt. Und es ist ein schwacher Trost, dass die NPD jetzt bei 4,95% stehen geblieben. Also die Erleichterung ja, Entwarnung nein. Das ist die Zusammenfassung von David Begrich, Miteinander e.V. Und du hast die genauen Zahlen ja noch vorliegen für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Genau, jetzt wurde so viel über die AfD erzählt. Am Ende landete sie mit 9,7% das allererste Mal überhaupt in ein Landesparlament nach dem Einzug ins Europaparlament und das auch sehr deutlich, das heißt von 0 auf 9,7%. Und im Gegensatz dazu, eben wurde schon gesagt, ist halt die NPD mit 4,95%, am Ende waren es sogar 809 Stimmen, die fehlten nicht mit eingezogen. Im Gegensatz dazu die CDU erstmals unter 40% seit der Wende quasi Sachsen, unsere Nachbarn von der CDU regiert, bei 39% und gefolgt, wie gewohnt kann man fast schon sagen, von der Linken mit 19% etwa. Also eigentlich keine großen Überraschungen dabei, bis auf die AfD. Am Ende kann man einfach nur froh sein, dass die NPD raus ist, oder? Hat ja David Begrich auch schon schön zusammengefasst. Also im Wesentlichen sind ja, also bis auf 1-2%, also ich meine, im unteren Bereich macht das viel aus, aber gab es gar nicht so viel Veränderung. Aber FDP ist auch hier raus, eigentlich schon gar keine Nachricht mehr, ne? Das ist interessant, dass eigentlich darüber überhaupt keiner mehr spricht. Alle Welt redet über die AfD, in Sachsen natürlich auch über die NPD und über die großen Volksparteien, aber die FDP ist keine Nachricht mehr wert. Vielleicht aber doch für uns noch, denn ich habe vor gut einem Monat mit dem Christian Lindner, dem Bundesvorsitzenden der FDP, gesprochen Und der hat so ein bisschen einen Ausblick gegeben. Es wird ja in 2 Wochen noch in Brandenburg und Thüringen gewählt. Und es schwebt natürlich das Damoklesschwert der außerparlamentarischen Opposition über der FDP. Und dazu äußerte sich der Herr Lindner folgendermaßen. Also was wäre ich für ein Parteivorsitzender, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir eine echte Chance haben, in Thüringen, Brandenburg, in Sachsen auch unsere parlamentarische Vertretung zu behaupten. Denn man muss sich doch mal vorstellen, dann blieben ja in den Parlamenten die rein staatsgläubigen und umverteilerisch orientierten Politiker unter sich. Und ich finde, die Demokratie lebt von Pluralität. Eine Partei muss es auch in Thüringen im Landtag geben, die zunächst mal der Eigenverantwortung der Bürger eine Chance gibt, bevor der Staat zur Hilfe gerufen wird. Tja, Eigenverantwortung der Bürger sehen die Bürger und Bürgerinnen offenbar gerade nicht so bei der FDP angesiedelt oder wie auch immer. Am Ende mit 3,8% ist die Pluralität der Demokratie in Sachsen wohl nicht angekommen. Genau. So, in Sachen Golfplatz am Hufeisensee, da tut sich jetzt etwas. Und was genau, das sagt uns einen Passant und Badenden, nämlich Dirk, der war in der letzten Woche am Hufeisensee. Meine Familie und ich, wir waren öfters am Hufeisensee baden und dann sahen wir schon von Weitem, als wir ankamen, riesige Berge von Erde, ständig einfahrende große LKWs mit Hänger, die dort Erde abkippten. Und dann fiel mir ja ein, dass Herr Labuschke, FDP-Vorsitzender hier in Halle, der geplant hat, für sich und seine Golfclub-Mitglieder da ein schönes, großes Privatgelände zu planen, um einen Sport nachkommen zu wollen, den nur eine Minderheit hier in Halle, speziell die gut situierten bzw. die Reichen hier ausführen können. Da habe ich mich auch mal ein wenig mit dem Thema Golf beschäftigt und habe festgestellt, dass doch relativ häufig Unfälle auf Golfplätzen passieren bzw. auch Todesfälle, was natürlich noch viel schlimmer ist. Und das ist ja nicht gerade eine unbelebte Gegend, der Hufeisensee. Da laufen sehr viele Kinder lang, Anwohner, viele Badegäste überhaupt. Also es ist ein sehr belebter See. Und wenn da mal ein Irrläufer durch die Gegend fliegt, der wird wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch mal jemanden treffen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Halle ist ja von haufenweise Ackerland umgeben, was auch nicht immer genutzt wird. Ob denn Herr Labuschke und seine Golfanhänger sich vielleicht ein anderes Fleckchen Erde suchen, wo nicht so ein sehr hohes Gefährdungspotenzial liegt wie am Hufeisensee, was ja wirklich ein Naherholungsgebiet für die Hallenser ist, beziehungsweise auch ein Rückzugsgebiet für viele Tierarten. Also solange kein Golfplatz da ist und auch kein Hotel besteht und eben auch die Flächen noch nicht verpachtet wurden beziehungsweise verkauft wurden, denke ich mal, dass die Bürger in Halle schon was machen können. Ich habe echt das Gefühl, dass den meisten das erst jetzt bewusst wird, was da so passiert. Dass es nicht im Interesse der Bevölkerung hier liegt, so einen Golfplatz in einem der beliebtesten Erholungsgebiete hier in Halle zu haben. Und ich wünsche mir, dass sich alle, die sich bisher dort vergnügt haben mit Baden, Angeln und Bootssport, dass ihnen das bewusst wird und dass sie sich dort auch zur Wehr setzen und sich organisieren. Das formuliert Dirk, also ein Mensch wie Sie und ich auf von der Straße aus dem Haus dort badend, formuliert tatsächlich auch die Hoffnung, dass man sich noch wehren kann. Jetzt muss ich Sie aber ein klein wenig in Ihrem Aktionismus dann doch, naja, vielleicht nicht bremsen, Sie können ja machen, was Sie wollen, aber die Diskussion um den geplanten Golfplatz am Hufeisensee, die ist nun schon ziemlich alt. 1,5 bis 2 Jahre lang geht das schon und eigentlich sind die Messen fast alle gesungen, denn im Juni, Ende Juni, beschloss der Stadtrat mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP den Bebauungsplan, doch so heißt das, den Bebauungsplan, und damit ist es fast schon Realität, dass da ein Golfplatz hinkommt. Dietmar Weyrich von den Grünen, die haben dagegen gestimmt, zusammen mit den Linken. Der beschreibt jetzt nochmal die Möglichkeiten, die wirklich noch offen stehen, um das ganze Projekt zu verhindern. Es gibt eine ganze Reihe von Regelungen. Das fängt an, es sind geschützte Biotope, die sind im Naturschutzgesetz ganz konkret gekennzeichnet. Da muss man eine Genehmigung erwirken. Und vor allem die Regelungen zu dem Artenschutz, die sind sehr, sehr streng. Das geht auch auf europäisches Recht zurück, auf die sogenannte FFH-Richtlinie. Hier sind ganz strenge Schutzregelungen vorhanden für diese streng geschützten Arten. Es betrifft vor allem in erster Linie den Biber und noch ein paar weitere Arten, die unter strengem Schutz stehen. Und dafür gibt es ganz spezielle Regelungen, die dann auch nochmal geprüft werden müssen. Unter anderem ist auch notwendig, sogenannte vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu realisieren. Und eigentlich dürfte dieses Bauvorhaben auch erst dann beginnen, wenn die Ausgleichsmaßnahmen realisiert wurden. Das sind diese sogenannten CEF-Maßnahmen, also wirklich Ausgleichsmaßnahmen, die für diese streng geschützten Arten geplant werden, die vor Beginn des Projektes realisiert und auch wirksam werden müssen, damit überhaupt der Bau des Projektes beginnen kann, also des Golfplatzes in dem Sinne. Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, das Projekt aufzuhalten? Es wäre möglich, dagegen zu klagen. Also die Umweltverbände könnten dagegen klagen. Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob das Bestrebungen gibt, so eine Klage einzureichen. Es gibt durchaus gute Argumente, eben auf der Grundlage dieses Artenschutzes, das vor Gericht zu beklagen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Umweltverbände das im Moment im Fokus haben und da tatsächlich eine Klage einreichen werden. Soweit also Dietmar Weyrich von den Grünen. Ich weiß nicht, Aaron, du hast ja jetzt quasi diese beiden Beschreibungen auch zum ersten Mal gehört. Ist dir was aufgefallen daran? Ich fand es interessant, dass immer wieder so ein bisschen ähnliche Argumente hervorkommen. Also auch im Juni, am 25. Juni, als diese Entscheidung getroffen wurde, ging es schon wieder um den Biber, der da irgendwo noch im Gebüsch hockt und eine Rolle spielen kann. Es geht natürlich auch darum, inwieweit Badegäste oder beziehungsweise normale Passanten davon beeinflusst werden. Und ich hoffe mal ganz stark, dass das, was unser Dirk da beschrieben hat, mit Verletzungen und schwerer mögliche Gefahren und Risiken nicht auftreten wird, beziehungsweise dass auch entsprechend geprüft wurde. Ansonsten ist es auch wieder ein bisschen es klingt ein bisschen klischeemäßig, aber vom Klientel, dass natürlich die FDP etwas treibend ist beim Bau eines Golfplatzes, ich will nicht sagen symptomatisch, aber schon ein bisschen typisch. Und ich denke, die Argumente wurden schon zigfach ausgetauscht und ich gehe auch davon aus, dass sich daran nichts groß ändert. Wir hatten es ja eben auch schon mal von Dietmar Weyrich ähnlich gehört. Mhm. Ein bisschen, also was mir jetzt bei diesen Beschreibungen aufgefallen ist, also da tun sich jetzt bei mir tatsächlich Fragezeichen auf. Also Dietmar Weyrich erzählt, dass da durchaus noch einige Prüfvorgänge zu tätigen sind, dass da durchaus auch noch nicht Gegenmaßnahmen, aber Ersatzmaßnahmen gemacht werden müssen, um das tatsächlich zu bauen. Auf der anderen Seite haben wir hier so einen Augenzeugenbericht und ich habe das auch, also der Dirk hat mir auch Fotos und ein Video mitgebracht. Also da wird jetzt plötzlich schon gebaut und ich weiß gar nicht, ob der Pachtvertrag überhaupt schon unterschrieben ist. Also das geht da jetzt plötzlich doch mit einem ganz schönen hohen Tempo vorwärts, wo ich dann schon, also eben, das finde ich jetzt schon ein bisschen befragenswert. Auf der anderen Seite sage ich auch mal, hat der Dirk schön auf den Punkt gebracht, wahrscheinlich realisieren das jetzt doch erst einige Leute, was da geplant ist. Für mich ist das Thema uralt und ich habe mich ja gewundert, als ich das erste Mal vorgelesen habe, kann ich jetzt auch mal persönlich sagen, ich finde es keine wahnsinnig großartige Idee, da einen Golfplatz zu machen. Ich hätte lieber den schönen Naturbadesee, aber das Ganze ist irgendwie doch, naja, verstummt. So ein Aufreger war das nicht. Auch nicht hier bei Korax. Seltsamerweise ist das Thema nicht wirklich hochgekocht. Insofern, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr schon den Golfplatz geben. Genau, vielleicht ist es auch schon ein bisschen im Olympiafieber für Rio 2016. Dann ist Golf nämlich olympisch. Das heißt, vielleicht schicken wir auch vom Hufeisensee einen Olympianiken direkt an die Copacabana. Genau, das ist immer so, das ist auch immer so gern so eine Begründung. Nächstes Thema, du hast noch eins mitgebracht. Genau, und da geht es dann auch wieder ein bisschen um unser lokales, beziehungsweise eine der größten Baustellen, die wir in Halle überhaupt haben. Und zwar das MMZ, das Mitteldeutsche Multimedia-Zentrum, hat jetzt für eine Kinotonmischung, soll 2015, soll wieder in Betrieb gehen und hat 5,2 Millionen Euro Fluthilfe bewilligt bekommen. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hat dem zugestimmt, nach Aussage von unserem Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand. Und das heißt, dass die neue Kinotonmischung mit einer Dolby Atmos Technik eingebaut werden kann. Und diese Technik ist erst im April 2012 entwickelt worden und hat den Vorteil, dass es auch eine größere Auslastung zulässt Und mit dieser neuen Technik sei dann auch die Chance gegeben, so heißt es im MZ-Bericht, dass das Gründerzentrum künftig ohne Zuschüsse der Stadt auskommen könnte. Der Oberbürgermeister ist sehr begeistert von der Idee und meint, dass damit Halle mit Filmstädten wie Berlin oder München konkurrieren kann und diese Technik auch erst in sehr wenigen, also in 4 Studios in Deutschland zum Einsatz kommt bzw. verfügbar ist. Das heißt, man hat sich wieder etwas über Fluthilfe oder Flutfördermittel gesund gestoßen, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Mhm, das ist also ich meine, ob Hollywood jetzt wirklich wieder hierher kommt, hat ja angeblich vorher schon funktioniert im MZ. Aber die Geschichte mit den Flutmitteln ist tatsächlich etwas, das mir in Halle mittlerweile auch häufiger begegnet. Also ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber im Peißenshaus habe ich einen ähnlichen Satz gehört, die Flut ist das Beste, was uns passieren konnte, denn nur dadurch sind jetzt Mittel frei geworden, um das Dach fertig zu sanieren und so, sonst hätten sie noch 10 Jahre sammeln müssen. Zurück zum MMZ, Aaron, du hast diese Meldung jetzt hier mitgebracht, also wie gesagt, da sind jetzt offenbar Mittel, alles wird super und schön, aber es wurde ja jetzt auch guten Jahr drüber gestritten und das war ein ganz großes Thema. Klar, es ging da schon um Stadtmittel, können wir uns das leisten oder nicht. Ich habe nie so richtig kapiert, warum gerade an dem MMZ so die Emotionen so hoch schlagen. Hast du eine Erklärung dafür? Es ist, glaube ich, ein Stück weit auch ein Prestigeobjekt in der Stadt. Einerseits ist es mit sehr hohem Aufwand erstmal errichtet worden. Das heißt, wenn man einmal diesen hohen finanziellen Aufwand gefahren hat, will man so ein Prestigeobjekt natürlich ungern auch wieder nach einem Hochwasser gehen lassen, beziehungsweise generell, wie soll man sagen, verschrotten, in Anführungsstrichen. Und die Schadenssumme insgesamt wurde auch auf 21,6 Millionen beziffert. Das heißt, da sind noch einige Schäden, die ausstehen bzw. behoben werden müssen. Es gab ja auch immer wieder Diskussionen wegen den Nebenkosten, die unfassbar hoch sein müssen oder unfassbar hoch sind, die vielleicht auch nicht so im Vorfeld abgeschätzt werden konnten. Und im Endeffekt muss man auch ein bisschen diese Fehler korrigieren. Und das kann man vielleicht auch mit modernerer Technik, mit höherer Auslastung, um dann Zuschüsse von der Stadt zu vermeiden und dementsprechend auch an diesem MMZ, was natürlich auch ein Arbeitgeber ist, was natürlich auch ein Aushängeschild gerade im Medienbereich für die Stadt ist, dass man daran festhält. Steht denn überhaupt was drin in dieser Meldung, was da in Hochwasserschutz jetzt investiert wird? Also ich meine, es geht jetzt um wahnsinnig neue, tolle Technik, aber kann ja gut sein, dass in 2 Jahren gerade wieder so ein Hochwasser kommt und dann steht wieder alles unter Wasser. Genau. Und dazu soll eine Kaimauer parallel saniert werden bzw. instand gesetzt werden, eine mobile Spundwand verankert werden. Das heißt, man will jetzt natürlich, beziehungsweise gerade unser Oberbürgermeister ist ja bei der Prävention sehr aktiv vermeiden, dass einfach dieser Schaden, der da entstanden ist durch eine Flut bei dem nächsten Hochwasser, das ja in jedem Frühjahr wieder auftreten könnte, erneut zuschlägt. Und deswegen versucht man das Ganze jetzt auch ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Das wird jetzt auch im Erdgeschoss errichtet, diese Technik in einem ungenutzten Kinosaal. Und damit ist es wohl auch höher gelegen und vor einem möglichen neuen Hochwasser geschützt, meint jedenfalls der Projektsteuerer Jens Rauschenbach. Na gut, wir werden sehen, was da noch auf uns zukommt. Die Regionalnachrichten heißen sie immer noch. Wir sind gerade beim Thema Stadtumbau, Stadterneuerung. Hufeisensee war ein Thema, MMZ ist ein Thema. Ich habe jetzt noch etwas, was vielleicht ein bisschen in die Zukunft reicht, aber wenn Sie hier ein bisschen regelmäßig zuhören, dann wissen Sie, dass man auch über die Zukunft gern diskutieren kann. Ein Fokus liegt dabei auf Heide Nord heute, am Dienstag, um 18 Uhr oder 19 Uhr, jetzt müssen wir mal in die Pressemitteilung noch mal reingucken. Da lädt nämlich die Stadt, also der Oberbürgermeister der Stadt Halle, Bernd Wiegand, lädt ein zur Zukunftswerkstatt, zum Bürgerforum über die Zukunft von Heide Nord. 19 Uhr geht's los in den hallischen Behindertenwerkstätten. Heide Nord, wenn Sie vor allen Dingen im Paulusviertel unterwegs sind, dann sagt Ihnen das nichts. Das ist ja auch ein kleines Neubaugebiet. Da wurde auch schon ordentlich rückgebaut. Da wurde auch schon ein Einkaufszentrum zugemacht. Ich glaube, eine Kita wurde mehr oder weniger auch abgerissen, weg, weil der Altersdurchschnitt eben etwas höher ist. Aber da gab es ja auch eine alte Kaserne, Kaserne Lettin, und das Gebiet wird gerade mit Einfamilienhäusern neu zugepflastert und gebaut. Da wird wie wild geackert. Und die Frage ist natürlich, wie leben dort junge Familien und das Neubauzentrum in Zukunft zusammen? Was soll mit diesem Viertel passieren? Und damit sie dann nicht in 3 Jahren wieder dastehen und sagen, och, das habe ich ja gar nicht gewusst, gehen Sie doch heute Abend einfach in die Hallische Behindertenwerkstatt und reden Sie mit der Stadtverwaltung, mit dem Oberbürgermeister über das, was Sie an Heide Nord interessiert oder was Sie da gern haben wollen. 19 Uhr, wie gesagt, geht's los. Das ist mein Programmtipp für Sie, für uns alle. Und ansonsten, ich danke Aaron, dass du hier warst. Ja, gerne. Und wir hören uns im besten Fall wieder in der nächsten Woche. Nicht ohne den Hinweis, wenn Sie irgendwas Spannendes haben, so wie unser Mitbürger, nicht Mitbürger, ist ja jetzt blöd, ist ja eine Organisation, wie unser Dirk, dann rufen Sie einfach an, kommen Sie vorbei. Ich freue mich auf Sie und euch. Tschüss.